Gabelbissen, der Podcast von Twiesers Kulinarium. Servus und herzlich willkommen zur Folge 15 von Gabelbissen. Die heutige Folge wird mal einem Gericht gewidmet, das vermutlich jeder kennt. Viele haben es gegessen, aber die meisten, sagen wir so gut wie alle, kennen es auf jeden Fall vom Namen her. Würde man sich vermutlich in Wien auf den Stephansplatz stellen und einen Touristen bzw. einen Passanten fragen, was so ein typisches österreichisches Gericht wäre, da traue ich fast wetten, ca. 90%, wenn nicht sogar mehr, würden das Antwort Wiener Schnitzel geben. Tja, doch Wiener Schnitzel ist nicht gleich Wiener Schnitzel. Man kann es oft auf einer Karte sehen, aber das, was man da eigentlich bekommt, hat nichts mit dem Original Wiener Schnitzel zu tun. Und so habe ich mal gedacht, ich widme einfach dem Wiener Schnitzel eine ganze Folge und erkläre euch, warum ein Wiener Schnitzel nicht gleich ein Wiener Schnitzel ist. Forschen wir mal nach, wie es eigentlich zu dem Gericht gekommen ist. Ich würde mal sagen, gehen wir mal zurück in das 12. Jahrhundert. Hier wurde, so haben Historiker herausgefunden, im damaligen Konstantinopel die heutige Panade, also quasi der Vorläufer der heutigen Panade, erfunden. Und zwar war das ursprünglich eine Resteverwertung von altem Brot. Das wurde nämlich gerieben und zerkleinert, so gut es halt ging, und wurde dann einmal zunächst einfach zum Binden von Soßen und Suppen verwendet. Irgendwann kamen aber findige Köche auf die Idee, man könnte doch auch Fleisch damit ummanteln. Und so hat man eben mit alten Brotresten Fleisch ummantelt und das Ganze dann herausgebacken. Wie es damals aber genau gemacht wurde, können die Historiker jedoch nicht mehr sagen. Und man kann sich auch vorstellen, diese Variante hatte mit dem heutigen Schnitzel eigentlich noch nicht wirklich viel zu tun, außer der Idee der Panade. Möchte man eher einen, müssen wir sagen, vielleicht direkteren Vorläufer der heutigen Panade kennenlernen, müssen wir uns in der Zeit ein bisschen nach vorbewegen. Und zwar so circa in das 15. und 16. Jahrhundert und geografisch begeben wir uns hier in die Lombardei. Was hat die Lombardei jetzt mit dem heutigen Schnitzel und der Panade zu tun? Also zu der Zeit war es damals in dieser Gegend üblich, dass die Reichen ihre Speisen mit Blattgold haben überziehen lassen. Man, ihr könnt euch vorstellen, es war damals eine extrem kostspielige Sache, aber wer das Geld hatte, wollte damit protzen und hat eben seine Speisen mit Blattgold überzogen. Und das Ganze entwickelte mehr oder weniger einen Trend, kennen wir ja heute auch bei vielen Sachen, die werden total trendy, wie zum Beispiel im vorigen Sommer der Cocktail Hugo. Ja, und sein Trend verbreitet sich normal und dieses mit Blattgold überziehen ist bis nach Venedig gelangt. Doch hier hat man im Jahr 1514 den ganzen einen Schlussstrich gezogen. Denn man hat per Gesetz verboten, Speisen mit Blattgold zu überziehen, da es einfach reine Geldverschwendung war. Tja, aber die Leute wollten trotzdem so mehr oder weniger vergoldete Sachen essen. Tja, und da war guter Rat teuer, doch es gab findige Köche und die haben einen Ersatz für diesen Überzug gefunden. Und das war mehr oder weniger der Vorläufer der uns heute bekannten Panier. Denn man hat einfach Weißbrot, so vermutet man, genommen, hat Fleischstücke oder sonstige Sachen damit paniert und hat das Ganze goldbraun herausgebacken. Klar, sieht natürlich nicht eins zu eins so aus wie Blattgold, aber die Farbe kommt doch etwa in die goldene Richtung und das hat den Leuten gereicht und der Trend konnte weitergelebt werden. Doch wo kommt jetzt das eigentliche Schnitzel her? Erste Erwähnungen zum mehr oder weniger Vorläufer findet man im kleinen österreichischen Kochbuch aus dem Jahre 1798. Und zwar wird hier von gebackenen Schnitzel gesprochen. Der Name Schnitzel geht übrigens auf den Begriff Schnitzelein zurück und das hat im 17. Jahrhundert nichts anderes bezeichnet als ein Handteller großes Stück Fleisch. Also damals war das noch nicht eine Bezeichnung von einem Stück Schweinefleisch oder, wie es für richtig gehört, Kalbfleisch. Nein, das hat einfach ein Handteller großes Stück Fleisch beschrieben. Gebräuchlich waren übrigens auch andere Begriffe wie Schnitz oder Schnittelchen. Und erst im 19. und 20. Jahrhundert setzte sich der Begriff Schnitzel in Österreich durch. Und erste Erwähnungen in der Literatur gab es übrigens im Universallexikon vom Jahre 1893. Denn hier wurde erstmalig das eigentliche Wiener Schnitzel erwähnt. und man führte das damals noch als Synonym für den Begriff Kaiserschnitzel, beziehungsweise auch für die Begriffe Kalbschnitzel oder eingebröselte Schnitzel. Also man sieht, der eigentliche Begriff in der Schnitzel wurde erst ein bisschen später geboren, unter Anführungszeichen. Wie bei vielen Gerichten gibt es natürlich jede Menge Mythen und Legenden darum. Und auch beim Schnitzel zur Entstehungsgeschichte gibt es eine große Legende. Und die besagt, dass der damalige Kommandant der K&K-Armee, Generalfeldmarschall Radetzky, das Schnitzel im Jahre 1848 von Italien nach Wien mitgebracht haben soll. Und zwar bekam er bei einem Aufenthalt in Italien das Costoletta Milanese serviert. Und Radetzky war begeistert von dieser Speise und berichtete natürlich seinem Kaiser davon. Tja, und in Wien hat man das Ganze dann nachgekocht und hat anstelle von einfachen, unter Anführungszeichen, Kotelett, dann wertvolleres Kalbfleisch verwendet. Weil dem Kaiser kann man ja nicht einfach nur ein Schweinskotelett servieren. Und anstelle von Weißbrot hat man hier auf die berühmte Kaisersemmel gesetzt. Die hat man wie das Weißbrot gerieben und daraus die Panade gemacht. Historiker haben aber mittlerweile herausgefunden, dass diese Geschichte eine reine Erfindung ist. Radetzky war schon in Italien, hat vermutlich auch das berühmte Costoletta Milanese gegessen, doch das war alles andere als ein paniertes Fleisch, sondern das war einfach ein Stück Kotelett, das ziemlich scharf herausgebraten wurde und somit ja eine braunere Kruste hatte. Also von Panade war hier weit und breit keine Rede. So richtig konkret kann man jetzt eigentlich nicht sagen, wo das Wiener Schnitzel herkommt. Aber wir haben gesehen, es gibt ja einige Vorläufe bereits in Konstantinopel im 12. Jahrhundert, wo man Fleisch mit Teig überzogen hat. Dann haben wir auch in Venetien bzw. in der Lombardei hatten wir den Trend des Vergoldens und in späterer Folge der Panade. Somit vermuten Historiker heutzutage, dass das Wiener Schnitzel einfach eine Erfindung aus Österreich ist. Denn ein Gericht dieser Art kann man eigentlich sonst nirgendwo finden. Vor allem nicht mit dieser Konsistenz, wo man eine leicht soufflierte Panade hat. Das gibt's euch nur bei uns in Österreich. Ach ja, noch ein kleines Detail. Früher, zu Kaiserszeiten, war das Wiener Schnitzel noch ein Festtagsgericht. Aber mit der Zeit, wo Fleisch auch immer billiger wurde, hat sich das Ganze mehr oder weniger als Sonntagsgericht durchgesetzt. Es gibt sicherlich noch genügend Familien in Österreich, wo es Tradition ist, dass am Sonntag ein Wiener Schnitzel auf den Tisch kommt. Aber was genau ist denn jetzt ein echtes Wiener Schnitzel? Ein echtes Wiener wird nicht vom Schwein, nicht von der Pute und auch nicht vom Huhn gemacht, sondern vom Kalbfleisch. Und hier haben wir auch schon ein Problem. Viele Lokale bezeichnen nämlich ein Schnitzel, das vom Schwein gemacht wird, als Wiener Schnitzel. Und das dürfte man eigentlich nicht machen. Korrekterweise müsste man dieses Gericht Schweinsschnitzel Wiener Art bezeichnen. Denn ein Wiener Schnitzel muss, so will es einfach die Literatur etc., vom Kalb gemacht werden. Was natürlich auch ein weiteres typisches Detail vom Wiener Schnitzel ist, das Ganze wird heutzutage nur mit einer Zitrone serviert. Es gibt keine Sauce dazu, kein Ketchup oder sonstiges. Heutzutage einfach nur mit Zitrone. Weil es gibt durchaus einige Lokale in Wien, die neben der Zitrone auch noch ein bisschen Preiselbeerkompott dazu servieren. Passt eigentlich auch für viele ganz gut und ist auch mittlerweile normal. Ganz früher und heutzutage leider ganz, ganz selten ist die Wiener Garnitur. Unter der Wiener Garnitur kann man sich Folgendes vorstellen. Eine Zitronenscheibe, wie wir es auch normalerweise kennen. Und auf dieser finden wir dann eine eingerollte Sardelle, also ein Sardellenfilet und drei Kapern. Und das bezeichnet man bei einem Original Wiener Schnitzel als Wiener Garnitur. Und es gibt auch ein paar traditionelle Beilagen zu dem Gericht. Da haben wir zunächst einmal Petersilkartoffeln. Dann würde es geben einen Kartoffelvogelsalat. Vogelsalat, nur kurz zur Erklärung, wäre ein Feldsalat. Und was auch noch gerne dazu serviert wird, ist zum Beispiel ein Mayonnaise-Salat, ein Paradeisersalat oder auch ein Gurkensalat. Und was auch noch typisch für so ein Wiener Schnitzel ist, dass die Panier souffliert und schön locker ist. Also nicht irgendwie so eine feste, klumpige Masse rund um das Fleisch, sondern schön souffliert locker. Und das Ganze kommt, weil das Ei im Vorfeld, durch das der Schnitzel gezogen wird, aufgeschlagen wird. Also ich habe ein aufgeschlagenes Ei und durch das ziehe ich dann mein Schnitzel durch. Und was natürlich auch noch ganz wichtig ist, ein Schnitzel wird nicht gebraten, sondern schön in der Pfanne im Fett gebacken. Dazu dann später noch ein bisschen mehr. Ich habe ja vorher erwähnt, dass zum Schnitzel eine Zitrone serviert wird. Nur warum wird die eigentlich dazu serviert? Ja, auf der einen Seite, weil einfach der zitronige Geschmack gut zur Panade und zum Schnitzel passt. Zumindest wird das heutzutage so serviert. Doch die Zitrone, beziehungsweise genauer gesagt, die Zitronensäure hat auch noch einen positiven Effekt auf unsere Verdauung. Und zwar hilft diese Säure, wie auch die Enzyme unserer Galle, das Fett aufzuspalten und somit können wir das Ganze leichter verdauen. Dazu noch ein kleiner Exkurs. Ein Senf, den man zum Beispiel zu einem Würstel isst, hat genau den gleichen Effekt. Er bereichert das Gericht nicht nur vom Geschmack her, sondern hilft uns auch, das mehr oder weniger doch fette Würstel leichter zu verdauen. Tja, und einen nicht so schönen Grund gab es früher. Ich habe es schon öfter in Podcasts erwähnt. Früher konnte man natürlich das Fleisch nicht so haltbar machen oder so schön lagern, wie wir es heute können mit dem Kühlschrank. Und naja, nach einer Zeit entwickelt Fleisch halt nicht mehr gerade den besten Geschmack. Und so hat man halt auch versucht, mit der Zitrone diesen Geschmack ein bisschen zu überdecken. Heutzutage keine Sorge, das Fleisch ist immer von guter Qualität und das dient euch nicht mehr dazu, um den Geschmack zu überdecken, sondern wie bereits vorher erwähnt, um das Ganze zu bereichern und uns bei der Verdauung zu helfen. Ja, beim Fett gibt es übrigens eine große Streitfrage. Ich habe euch ja vorher gesagt, ein echtes Wiener Schnitzel muss im Fettschimmern gebacken werden in der Pfanne. Also nicht in der Fritteuse, sondern für richtig in einer Pfanne. Und da gibt es jetzt, man kann sagen, drei große Lager. Nimmt man Schweineschmalz oder Butterschmalz? Und das ist eigentlich schon seit eh und je bei den Köchen in Österreich eine riesen Streitfrage. Geht man nach der Altwiener Schule, würde man Schweineschmalz verwenden. Denn hier sagt man, nur der Schweineschmalz bringt die Panade schön goldbraun und bereichert das Ganze auch geschmacklich. Doch die andere Variante wäre mit Butterschmalz, was in Österreich auch sehr, sehr stark verbreitet ist. Hier wiederum sagt man, nur mit Butterschmalz erreiche ich eine wunderbar goldbraune Kruste und habe zusätzlich noch den Effekt, dass mein Schnitzel einen schön leicht nussigen Geschmack bekommt. Es gibt auch noch ein drittes Lager, wie bereits erwähnt, und die setzen einfach auf eine Mischung von Schweineschmalz und Butterschmalz. Und das soll dem Ganzen noch einen viel, viel besseren Geschmack verleihen. Egal welches Fett ihr verwendet, es muss viel sein, damit unser Schnitzel darin wirklich schön schwimmen kann. Nur so nebenbei gesagt, ich persönlich verwende weder das eine noch das andere. Wenn ich ein Schnitzel mache, ich muss gestehen, ich nehme Rapsöl dafür. Für richtiges Wiener sollte man es nicht verwenden, denn wie bereits gesagt, Schweine oder Butterschmalz, aber der Gesundheit wegen verwende ich persönlich Rapsöl und ich kann euch sagen, auch damit schmeckt ein Wiener Schnitzel total gut. Bevor ich zu den Rezepten komme, möchte ich noch ein ganz spezielles Schnitzel erwähnen, und zwar das Figl-Müller-Schnitzel. Und ich hoffe, jetzt hört niemand vom Figl-Müller zu, denn wenn man es ganz streng nimmt, ist es nichts anderes als ein ganz einfaches Schnitzel Wiener Art. Aber, jetzt kommt das große Aber, das Figl-Müller-Schnitzel unterscheidet sich im Großen und Ganzen schon ziemlich stark von einem, ich sag mal unter Anführungszeichen, ordinären Schnitzel Wiener Art, das man in den meisten Lokalen bekommt. Denn beim Figl-Müller verwendet man beim Fleisch eine ganz spezielle Fleischart vom Schwein, und zwar die Karree-Rose. Und die hat den Vorteil im Gegensatz zum normalen Schnitzelfleisch vom Schwein, dass sie sehr feinfasrig ist. Und das macht das Ganze natürlich bei Weitem angenehmer zum Essen. Man bereitet es dann wie folgt zu. Die Köche schneiden eine dicke Scheibe von der Karree-Rose ab und wenden dann den sogenannten Schmetterlingsschnitt an. Schmetterlingsschnitt kann man sich so vorstellen, man hat eine dicke Scheibe und halbiert sie mehr oder weniger. Man lässt am äußersten Rand auf einer Seite jedoch noch ein mittelstarkes Stück über, dreht das Ganze dann um und ritzt es oben nochmal ein. Somit kann ich meine Scheibe auseinanderklappen und habe ein etwas größeres Stück. Tja, und dann kommt eine weitere Besonderheit vom Figl-Müller Schnitzel. Und zwar nimmt man einen Fleischklopfer bzw. ein Plattiereisen und das ganze Fleisch wird so lange geklopft, bis es einen Durchmesser von 30 cm hat, also ein Riesenteil an Schnitzel. Der Vorteil von dem soll sein, dass das Figl-Müller-Schnitzel angeblich nicht so wellig ist wie das Original und da sagt man, das soll sich wiederum bei dem Schnitzel besser auf den Geschmack auswirken. Ja, und einen großen Unterschied gibt es auch noch. Beim Figl-Müller-Schnitzel setzt man weder auf Schweine noch auf Butterschmalz, sondern auf Öl. Das hat auf der einen Seite einen gesundheitlichen Vorteil und auf der anderen Seite soll es sich auch wieder auf den Geschmack auswirken. Und was auch noch ist, man benötigt für so ein Schnitzel mindestens 3 Pfannen. Und zwar haben die Pfannen Öl drinnen und das ist unterschiedlich temperiert. Die erste Pfanne ist ganz heiß, das ist die erste Stufe, da kommt es mal kurz rein, damit die Panade schön braun wird. Und in den darauffolgenden Pfannen ist die Temperatur niedriger und da wird es mehr oder weniger fertig gebacken, schön langsam. Soll sich laut Figelmüller auf den Geschmack auswirken und ein total zartes und sehr, sehr gutes Schnitzel ergeben. Ja, und serviert wird es dann wie das Original. Klassisch mit einer Zitronenscheibe, einem Kartoffelsalat dazu oder auch gerne mal Petersilkartoffeln. Jetzt habe ich euch also einige Fakten über das Wiener Schnitzel erzählt und ich würde mal vorschlagen, wir kommen zu den Rezepten. Tja, und ich habe mir gedacht, heute, weil wir das Thema Wiener Schnitzel gewählt haben, könnte ich euch erklären, wie man einen Wiener Backhändl macht. Nein, keine Sorge. Natürlich passend zum Thema der Sendung gibt es einen Wiener Schnitzel. Und was benötigen wir für 4 Portionen? Und zwar 4 Kalbschnitzel, kann gerne auch vom sogenannten Kaiserteil sein, Salz, 2 Eier, Mehl glatt, Semmelbrösel, Butterschmalz oder Schweineschmalz oder wer will, kann natürlich auch Öl nehmen. Ist aber dann nicht mehr das Original Wiener Schnitzel. Und wie auch beim Fleisch, ihr könnt hier natürlich auch auf ein Schwein, Huhn oder Pute setzen und dann, wie gesagt, wir wissen es ja, kein Original Wiener Schnitzel mehr, sondern unter Anführungszeichen nur mehr nach Wiener Art. Zunächst müssen wir mal unser Schnitzelfleisch schön klopfen. Und zwar auf ca. 6 mm, kann aber auch, wenn man möchte, ruhig dicker sein. Aber auf keinen Fall dünner, weil sonst wird das Fleisch zu schnell gar werden. Ja, und das ist dann geschmacklich nicht mehr gerade das Beste. Haben wir das Fleisch schön geklopft, geben wir unsere Eier in eine Suppenschüssel hinein und schlagen die mit der Gabel schön auf. Es kommt kein Salz dazu, nichts, nur die Eier und die werden schön aufgeschlagen. Danach nehmen wir wieder unsere Fleischscheiben her und diese werden beidseitig gesalzen. Danach wenden wir das Ganze im Mehl. Im nächsten Schritt ziehen wir unser meliertes Fleisch durch das Ei. Und anschließend wenden wir es in den Bröseln. Die können wir leicht andrücken, aber nicht zu fest, nur leicht andrücken. Und im Anschluss schütteln wir unser Fleisch, damit die überschüssigen Brösel abfallen. Weil sonst haben wir nämlich das Problem, dass beim Herausbacken die überschüssigen Brösel am Boden sinken und ja, dann biegt dieses schwarze Zeug auf dem Schnitzel und das sieht optisch nicht sehr schön aus. In der Zwischenzeit können wir mal eine Pfanne erhitzen mit dem Fett darin. Und dann auch, wenn das Temperatur hat. Da gibt es übrigens 2 Tricks, wie man das herausfinden kann. Einer wäre, dass ich meine Hand kurz mit kaltem Wasser benetze und ein paar Tropfen ins heiße Fett fallen lasse. Wenn das schön spritzt, weiß ich, dass das Fett hat Temperatur erreicht. Oder auf der anderen Seite kann man eine Gabel nehmen und auch die wird mit Wasser benetzt. Und das Ganze halte ich dann kurz in meine Pfanne mit dem Öl, also auf Fett rein. Und wenn das dann richtig zum Sprudeln und Zischen anfängt, dann weiß ich, habe ich die richtige Temperatur erreicht. Und jetzt kann ich dann meinen Schnitzel reingeben und lasse das Ganze schön herausbacken. Während der Schnitzel so fein im Fett am Backen ist, sollte man immer wieder mit dem Pfannenwender das Schnitzel ein bisschen bewegen, damit auch überall das Fett schön verteilt wird. Was man aber niemals, wirklich niemals machen sollte, ist das Schnitzel anstechen. Denn sobald ich es ansteche, dringt Fett in das Fleisch und in die Panade ein und dann schmeckt's alles andere als gut. Also wirklich nur einen Pfannenwender oder auch so eine große Kochpinzette verwenden und damit das Schnitzel immer wieder bewegen, wenden, was auch immer. Ja, und das Ganze bleibt dann so lange im Fett, bis man eine schön goldbraune Panade hat. Typisch ist übrigens, wenn man es in der Pfanne herausbäckt, dass es auf manchen Stellen ein bisschen heller ist und auf anderen dann wieder goldbrauner. Das ist überhaupt kein Problem, wenn es nicht einheitlich ist. Das macht das Ganze eigentlich aus, dass man, sagen wir mal, unterschiedliche Schattierungen hat. Natürlich sollte man immer darauf achten, dass das schwimmt und nicht am Boden aufliegt. Und wenn es dann fertig ist, nimmt man es heraus und lässt es mal abtropfen. Und im Anschluss noch mit ein bisschen Küchenpapier abtupfen und dann kann man es auch servieren. Ja, aber nur Schnitzel allein, na, sagen wir es ehrlich, schmeckt ja auch nicht so gut. Und darum würde ich vorschlagen, machen wir noch 2 Beilagen dazu. Man könnte auch einen Kartoffelsalat machen, aber den habe ich euch ja bereits schon in der Stelzenfolge erklärt. Wenn ihr das nicht mehr so genau wisst, wie das geht, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ich habe mir gedacht, machen wir zu unserem heutigen Schnitzel klassische Petersilkartoffel dazu. Und dazu benötigen wir 600 Gramm Kartoffel und hier persönlich würde ich euch empfehlen, vorwiegend festkochend. Festkochend ist auch kein Problem, Aber meiner Erfahrung nach haben vorwiegend Festkochen den Vorteil, dass sie auf der einen Seite noch in gewisser Hinsicht hart bleiben, aber doch schon so, ja, wie so ein cremig unter Anführungszeichen sind, und das macht sich meiner Meinung nach total gut. Des Weiteren benötigen wir einen Bund Petersilie, Salz und Butter. Die Kartoffeln müssen wir zunächst mit der Schale kochen. Danach lassen wir sie etwas auskühlen und dann beginnen wir sie zu schälen. Im Anschluss schneiden wir das Ganze in schön dicke Scheiben. Also mal nicht zu übertrieben dick. Ich sag mal von der Stärke her so in etwa wie eine Daumenbreite. Danach erhitzen wir unsere Pfanne und lassen die Butter darin schmelzen. Und in der heißen Butter geben wir die Kartoffelscheiben rein und rösten sie mal schön leicht an, bis die so eine ganz leicht braune Kruste haben. So, während das vor sich hin brät, können wir uns mal der Petersilie widmen. Die wird zunächst gewaschen, anschließend die Blätter gezupft und schön klein gehackt. Und diese klein gehackten Petersilienstücke geben wir zu den Kartoffeln, schwenken das noch einmal schön durch, kann ruhig noch ein bisschen mitbraten und dann zu guter Letzt salzen wir das Ganze. Und die Petersilkartoffeln sind auch schon fertig. Ja, und dann habe ich mir noch gedacht, wir könnten auch noch einen Salat machen. Und da hätte ich auf einen Gurkensalat gedacht. Für einen Gurkensalat benötigen wir eine Salatgurke oder auch Schlangengurke genannt. Oder wenn es bekommt, würde ich persönlich empfehlen, weil mir schmeckt es einfach viel, viel besser, anstelle der Salatgurke 2 Feldgurken. Des Weiteren benötigen wir 5 Esslöffel Essig, 5 Esslöffel Öl, 1 Teelöffel Zucker, Salz und gepressten Knoblauch. Zum Essig und Öl, da könnt ihr nehmen, was ihr möchtet. Ihr könnt einen Kräuteressig nehmen, einen ganz klassischen Tafelessig, einen Hesperidenessig. Das ist wirklich euch überlassen. Genauso beim Öl. Man kann Maiskernöl verwenden, Sonnenblumenöl, Olivenöl. Also da ist der Fantasie, sage ich mal, fast keine Grenze gesetzt. Und es gäbe auch noch eine alternative Marinade. Und für die würden wir Folgendes benötigen. Einen Becher Sauerrahm, etwas Essig und Öl und Paprikapulver. Eines ist bei beiden Salaten auf alle Fälle gleich. Wenn wir Feldgurken verwenden, müssen wir diese zunächst schälen. Bei Schlangengurken reicht es im Endeffekt aus, wenn wir sie waschen. Wer es aber nicht mit Schale essen will, kann auch gerne die Schlangengurke schälen. Danach schneiden wir jeweils die Enden ab und hobeln sie ganz, ganz fein. Man kann, wenn man möchte und keinen Hobel zu Hause hat, das Ganze auch mit einem Messer schneiden. Aber besser ist es, wenn man es mit einem Gemüsehobel macht. Und danach werden die Gurkenscheiben eingesalzen. Das heißt, ich habe meine Gurkenscheiben in einem Behältnis, zum Beispiel in einer Schüssel, und dann gebe ich ein bisschen Salz darauf. Beim Salz aber nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Ich würde mal sagen, ein guter gestrichener Teelöffel Salz sollte ausreichend sein. Das Ganze gebe ich über meine Gurkenscheiben und mische das mal schön durch. Und dann lasse ich es für 20 Minuten in etwa ruhen. Im Anschluss gehe ich her und presse meine Gurkenscheiben aus. Eines möchte ich aber noch dazu sagen, bei dieser Art der Zubereitung gehen der Gurke doch jede Menge Vitamine etc. verloren. Wer gesund leben möchte, für den ist es halt vielleicht nicht so gut. Aber geschmacklich ist es einfach besser, wenn man die Gurken einsalzt und dann auspresst. Hat man das Ganze ausgepresst, muss man einfach nur mal das Ganze marinieren. Bei der ersten Variante mit Essig und Öl wird einfach der Essig genommen, das Öl, der Zucker, das Salz und der gepresste Knoblauch, und im Anschluss rühre ich das schön durch. Dann gebe ich es noch ein bisschen in den Kühlschrank und lasse das Ganze durchziehen und der Salat ist fertig. Bei der zweiten Variante nehme ich meinen Becher Sauerrahm und gebe den mal zu meiner Gurke und rühre das Ganze durch. Und im Anschluss schmecke ich das Gericht mit etwas Essig und Öl und dem Paprikapulver ab. Und um es optisch ein bisschen schöner zu machen, kann ich im Anschluss noch ein bisschen Paprikapulver oben drauf geben. Und auch dann ist der Gurkensalat schon fertig und kann serviert werden. Es ist übrigens kein Problem, wenn man den Gurkensalat bereits im Vorfeld macht und im Anschluss ihn im Kühlschrank rasten lässt, beziehungsweise sagen wir marinieren lässt. Das tut den Geschmack nur gut und die Marinade kann schön durchziehen. Ich habe einen echt top marinierten Gurkensalat. Tja, jetzt habe ich euch in der heutigen Folge wieder mal sehr viel erzählt und ich denke, jetzt weiß jeder von euch, was der Unterschied zwischen einem Wiener Schnitzel und einem Wiener Schnitzel ist, also einem Schnitzel nach Wiener Art. Ich persönlich bin ja Fan vom Original, aber auch von den Varianten nach Wiener Art und ihren unzähligen Abarten davon. Es gibt ja noch viele andere gebackene Gerichte in Österreich, aber dazu vielleicht mal in einer anderen Folge mehr. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Weitere Details zur aktuellen Folge findet ihr unter tweezer.at. Für Fragen, Anregungen, Lob oder Beschwerden könnt ihr mich gerne über die Website kontaktieren oder über die sozialen Medien. Bei Twitter unter @tweezer.at, bei app.net unter @tweezer und auch über Facebook unter Tweezers Kulinarium.